Die 8. Nationale Ausstellung der ärztlichen Geräte fand vom 2. bis zum 4. Mai im Palast der Wissenschaft und Technologie in Pyongyang statt. Es waren etwa 3030 ärztliche Anlagen, Geräte und Materialien von über 930 Sorten, die durch die Fabriken betrieben und Bildungs- und Forschungseinrichtungen entwickelt wurden, zur Schau gestellt. Die Abschlussfeier gab es am 4. April, an der sich die Funktionäre des betreffenden Bereiches, die Mitarbeiter, Wissenschaftler, Techniker, Lehrer und Forscher der Ausstellereinheiten beteiligten. Nach der Angabe der Jury wurden Preise verliehen.